oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Android-App, die vorinstalliert ist auf dem Moto Z und wahrscheinlich auch auf anderen Motorola-Geräten bzw. Lenovo-Geräten ja eigentlich. Aber ich habe gedacht, kann man ja trotzdem drüber mal sprechen. Die Rede ist von der App Gerätehilfe. Die technischen Daten, aktuelle Versionsnummer variiert je nach Gerät, Größe variiert je nach Gerät, erforderliche Android-Versionsnummer variiert je nach Gerät. Wer hätte das jetzt gerade für möglich gehalten? Und die App hat bei 26.034 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,3 Sternen. In der Beschreibung steht Folgendes: Für die optimale Benutzung Ihres Gerätes benötigen Sie lediglich die Gerätehilfe. Erfahren Sie, wie Ihr Gerät mit den Hilfethemen verwenden. Wie Sie Ihr Gerät mit den Hilfethemen verwenden. So. Beheben Sie Probleme mit den Support-FAQs, Diagnosetests und den Benutzerforen. Die App erfordert Berechtigungen für Hardware-Testfälle zur Unterstützung der Ausführung von Gerätediagnosen. Ihr habt also einmal im Prinzip eine Anleitung da drin. Und das andere Mal, was ich persönlich noch interessanter finde, ist eigentlich Geräteinformationen und die Hardware-Tests. Das heißt, innerhalb der App könnt ihr zum Beispiel das Mikrofon testen, die Lautsprecher testen, den Blitz testen, die Kamera testen, dann wird halt das Kamerabild eingeblendet und dann muss man sagen, jo, sehe ich, nee, sehe ich nicht. Und das Ganze funktioniert wirklich gut. Also alleine wegen den Hardware-Tests ist das gar nicht, überhaupt nicht tragisch, dass diese App vorinstalliert ist, sondern es ist, wie gesagt, sehr gut. Ja, mit den Hilfethemen, gut, das sind die Basisdinger. Für Einsteiger in Android oder in Smartphones wird das sicherlich hilfreich sein und gut sein. Leute, die schon mal ein Smartphone in der Hand hatten, brauchen das natürlich nicht. Die werden sich vielleicht über die Hardware-Tests freuen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, hilfreiche App. Halten wir das einfach fest. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.